Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. 10 Oscar-Nominierungen hat The Favourite, der neue Film des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos, erhalten. Er erzählt das Leben am Hof der englischen Königin Anne zu Beginn des 18. Jahrhunderts und gilt als sein Meisterwerk, das wir bereits zu Beginn letzter Woche vorgestellt haben. Morgen kommt der Film in die Kinos, genauso wie der neue Film mit dem aufstrebenden Jungstar Timothy Chalamet, Beautiful Boy, und eine österreichische Komödie mit Caroline Peters und Marc Waschke, in der sie verzweifelte Eltern spielen und fragen, womit haben wir das verdient. Und auch im Nachfolger Creed 2, Rocky's Legacy, macht der Nachwuchs ziemliche Probleme. Jörg Albrecht stellt die neuen Filme vor und startet mit A Beautiful Boy. Weißt du, was wir machen? Wir gehen mal wieder surfen. Ja. Ja, klingt das gut? Ach, weißt du, ich stehe jetzt auf andere Sachen. Die Bücher von Misanthropen und Depressiven zu lesen? Ach komm schon, Dad. Die sind schon irgendwie cool, oder? Ich verstehe schon. Das geht aber vorbei. Bei jedem. Wann es genau passiert ist, kann David gar nicht sagen. Aber dass er den Draht zu seinem 18-jährigen Sohn Nick verloren hat, daran gibt es nichts zu deuteln. Doch schuld ist nicht nur der Ausnahmezustand, der Pubertät genannt wird. Aus seinem wunderschönen Jungen ist in den vergangenen Jahren ein Drogenabhängiger geworden. Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful Boy. Beautiful Boy erzählt eine wahre Geschichte. Es ist die vom Journalisten David Sheff und seinem Sohn Nick. Unabhängig voneinander haben sie ihre Erlebnisse niedergeschrieben. Beide Bücher hat der Belgier Felix van Groeninge für seine erste US-amerikanische Produktion herangezogen. Die unterschiedlichen Sichtweisen von Vater und Sohn zu einer Geschichte zu verschmelzen, ist ein reizvolles filmisches Konzept. Es geht hier nur nie so richtig auf. Auf der einen Seite ein selbstzerstörerischer Nick, auf der anderen ein überforderter David. Ich hab da was recherchiert. Du hast was recherchiert? Willst du mich verarschen, Dad? Du denkst, dass du die Sache unter Kontrolle hast. Mhm. Und ich weiß genau, was für eine Angst du hast. Ich weiß, wieso ich das tue. Das ändert bloß überhaupt nichts, verstehst du? Wahnsinn zieht mich an. Und dir ist das nur peinlich, weil du was Besonderes aus mir machen wolltest. Dein besonderes Werk. Beautiful Boy lässt solch emotionale Intensität weitgehend vermissen. Die ständigen Zeitsprünge, die das Auf und Ab im Leben eines Süchtigen schildern sollen, erweisen sich als hinderlich. Noch problematischer aber ist, der Film ist viel zu clean inszeniert, zeigt die schmerzhaften Abgründe einer Drogenkarriere nur in Ansätzen. Das bremst letztlich auch das gute Darstellerduo Timothy Chalamet und Steve Carell aus. Beautiful Boy. Enttäuschend. Ich bin zum Islam übergetreten. Alhamdulillah. Aha. Was heißt denn da aha? Unsere 16-jährige Tochter eröffnet uns gerade, dass sie zum Islam übergetreten ist, sieht sich an wie eine Fledermaus und das Einzige, was dir dazu einfällt, ist aha? Wanda, Mutter zweier Mädchen, fällt aus allen Wolken. Tochter Nina ist jetzt eine Muslima, nennt sich Fatima und trägt ein Kopftuch. Anfangs glaubt Wanda noch, dass es nur die Laune einer Pubertierenden ist oder ein schlechter Scherz. Ist doch vollkommen verrückt. Ich habe dich mein Leben lang feministisch erzogen. Wir. Von Beginn an lässt Eva Spreizhofers Film »Womit haben wir das verdient?« keinen Zweifel daran. Hier wird der Übertritt zu einer anderen Glaubensgemeinschaft nicht als Familiendrama präsentiert, sondern als Culture Clash und Generationenkomödie, in der auch Erziehungsfragen verhandelt und auf die Schippe genommen werden. Du sagst doch immer, dass wir die Generation Porno sind und dass alles so super übersexualisiert ist, die Werbung und alles. Die wollen uns ausziehen und wir wollen uns anziehen. Dafür hast du doch demonstriert, dass Frauen ein Recht über ihren eigenen Körper haben. Wenn nicht, dass sie ein Recht darauf haben, ihn zu verhüllen, damit Männer nicht geil werden. Alter, Mama, bitte. Die oft pointierten Dialoge und die wunderbare Komödiantin Caroline Peters in der Rolle der liberalen Mutter können es aber auch nicht verbergen. Statt sich in der Komfortzone einer Boulevardkomödie einzurichten, hätte diese Geschichte eine Portion satirische Schärfe vertragen können. Womit haben wir das verdient? Akzeptabel. Es wird Zeit, Kleiner. Trainer, Mentor und väterlicher Freund. Diese Dreifachrolle bleibt dem alten Recken, der einst für Ruhm und Vaterland in den Ring gestiegen ist. Creed, Rocky's Legacy, hieß vor 3 Jahren der Film, in dem Sylvester Stallone seinen Boxhandschuh an die nächste Generation, verkörpert von Michael B. Jordan, weitergereicht hat. Die Neuauflage, die nicht nur als Sportlerdrama gefiel, sondern auch als Charakterstudie, macht jetzt denselben Fehler wie die Rocky-Saga vor 40 Jahren. Sie geht in Runde 2. Ich nehme den Kampf an, ob du dabei bist oder nicht. Alles wiederholt sich. Nur, dass sich die Gegner von einst jetzt als Trainer gegenüberstehen. Creed 2 holt den Russen Ivan Drago aus Rocky 4 zurück. Gegen dessen Sohn soll Rocky Schützling jetzt kämpfen. Aber du denkst, ich kann ihn nicht besiegen? Willst du mir das damit sagen? Nein, das will ich nicht damit sagen. Ich will damit sagen, ich werde nicht ewig hier sein. Was soll denn das jetzt bedeuten? Das bedeutet, dass du es dir gut überlegen sollst. Die Zutaten des Vorgängerfilms, der durch seine gelungene Mischung aus Sentimentalitäten des alten Kämpfers und der Emanzipation des Jungen begeistern konnte, werden einfach wiedergekäut und mit längst vergessen geglaubten Ost-West-Klischees hochgewürgt. Creed 2, Rocky's Legacy, zwiespältig.